gibt Kampfschatz in die Fresse und ich klatsche ein paar Bullen und fick die Politesse. What the fuck, und ihr wundert euch, wie krass, denn mein Sound wird gepumpt und gefeiert im Knast. What the fuck, meine Gun macht Klick-Klack, Rapper schieben Optik. What the fuck, und ich ficke eure Mutter mit dem goldenen Buttplug und alle jetzt zusammen. What the fuck, what the fuck. Heute hatte ich Lara, Ron Contorin.